Manchmal laufe ich die Straßen meiner Stadt entlang, vorbei an Orten, an denen damals alles begann. Die erste Zigarette, das erste Mal verliebt, die ersten Reime und dann der allererste Beat. Das erste Mal besoffen, wir fühlten uns so frei, die erste Schlägerei und dann zur Polizei. Das erste Mal nicht gewusst, was aus mir werden soll, doch trotz der ganzen Scheiße blieb ich immer hoffnungsvoll. Das allererste Mal mit Tausenden im Stadion, wenn die Fackeln brennen, mehr als ein Spiel gewonnen. Die erste Nacht am Lagerfeuer mit den Freunden und dann gemerkt, was sie mir wirklich bedeuten. Das allererste Mal gehofft, dass alles besser wird und dann begriffen, dass manchmal auch die Hoffnung stirbt. Zum ersten Mal mit den Jungs auf dem Acker stehen und wenn der Puls steigt, gemeinsam an die Grenzen gehen. Eines Tages lass ich alles hinter mir, doch die Erinnerung verbinde ich mit dir. Letzten Endes ergibt alles einen Sinn, es machte mich zu dem Menschen, der ich bin. Wenn ich könnte, würde ich den Weg noch einmal gehen und ich würde wieder nur für meine Heimat stehen. Auch wenn nichts hier für immer hält, das ist mein Leben, das ist meine Welt. Zum allerersten Mal mit Fernweh im Flugzeug sitzen und dann nach einer Weile wieder die Heimat vermissen. Das erste schlechte Gewissen, weil alles hier zerbricht und obwohl man es denkt, ändert sich eigentlich nichts. Das erste Auswärtsspiel völlig eskaliert und so viel Spaß gehabt, auch wenn das Team verliert. Das erste Mal nach Malle gesoffen und geraucht und um wieder klar zu kommen, tagelang gebraucht. Die ersten Festivals mit endlosen Sommernächten ohne Schlaf, doch die Zeiten waren stets die besten. Und zum ersten Mal stolz auf einer Harley sitzen, grenzenlose Freiheit für immer unvergessen. Zum ersten Mal im Ring stehen und durch K.O. gewonnen, der erste Live-Auftritt und dafür Fame bekommen. Das erste Mal begriffen, dass man Schmerzen vergisst und auch gemerkt, dass Schönheit nicht alles ist. Eines Tages lass ich alles hinter mir, doch die Erinnerung verbinde ich mit dir. Letzten Endes ergibt alles einen Sinn, es machte mich zu dem Menschen, der ich bin. Wenn ich könnte, würde ich den Weg noch einmal gehen und ich würde wieder nur für meine Heimat stehen. Auch wenn nichts hier für immer hält, das ist mein Leben, das ist meine Welt. Und diesen Weg habe ich selber gewählt, wie jeden aber heute eine Geschichte erzählt. Von längst vergangenen Tagen, was haben wir erlebt? Eines Tages kann ich sagen, dieser Weg hat mich geprägt. Und irgendwann begriff ich, welchen Wert die Heimat hat. Seitdem liebe ich mein Land, die Kultur und meine Stadt. Und das bedeutet nicht, dass man andere hasst, sondern dass man stolz auf alles ist, was uns ausmacht. All die guten und die schlechten Seiten sind Teil von uns. Und das ist kein Rassismus, sondern Vernunft. All das wäre schlecht, höre ich sie heute sagen, von Menschen, die schon lange jeden Stolz verloren haben. Und mehr denn je kämpfen wir für Recht und Freiheit, von heute an entschlossen bis zur Unendlichkeit. Vielleicht bin ich anders, vielleicht bin ich ein Träumer, doch tief im Herzen bleib ich ein stolzer Deutscher. Eines Tages lass ich alles hinter mir, doch die Erinnerung verbinde ich mit dir. Letzten Endes ergibt alles einen Sinn, es machte mich zu dem Menschen, der ich bin. Wenn ich könnte, würde ich den Weg noch einmal gehen und ich würde wieder nur für meine Heimat stehen. Auch wenn nichts hier für immer hält, das ist mein Leben, das ist meine Welt. Eines Tages lass ich alles hinter mir, doch die Erinnerung verbinde ich mit dir. Letzten Endes ergibt alles einen Sinn, es machte mich zu dem Menschen, der ich bin. Wenn ich könnte, würde ich den Weg noch einmal gehen und ich würde wieder nur für meine Heimat stehen. Auch wenn nichts hier für immer hält, das ist mein Leben, das ist meine Welt.